Ein Held unserer Zeit. Nach dem gleichnamigen Roman von Michail Lermontow. Aus dem Russischen von Peter Urban. Hörspielbearbeitung Elisabeth Panknin. Regie Oliver Sturm. Ich kam mit Postpferden aus Tiflis. Mein Gepäck bestand aus einem einzigen Koffer, zur Hälfte vollgestopft mit Reisenotizen aus Georgien. Die Sonne begann sich schon hinter dem verschneiten Kamm zu verstecken, als ich in das Koischa-Urtal einfuhr. Ein herrliches Tal. Von allen Seiten unzugängliche Berge, rötliche Felswände, behängt mit grünem Efeu und von Platanengruppen gekrönt. Gelbe Abstürze, gemustert mit ausgewaschenen Stellen, und dort, hoch, hoch oben, die goldene Borte des ewigen Schnees. Unten die Aragua, die sich als ein Silberfaden dahinzieht und glitzert wie eine Schlange mit ihrem Schuppenkleid. Am Fuße des Koischaur hielten wir vor einem Gasthaus. Es war nichts zu machen. Ich musste mir 6 Ochsen und einige Osseten mieten, um den Berg hinaufzukommen. Es war Herbst. Die Wege waren vereist. Mir folgte ein Wagen, der von nur 4 Ochsen gezogen wurde, obwohl er von oben bis unten beladen war. Ein ungefähr 50-jähriger Mann mit grauem Schnurrbart lief mit festen Schritten hinterher und rauchte eine kleine, mit Silber beschlagene Pfeife. Er trug einen Offiziersrock ohne Epauletten und eine zottige Tscherkessenpelzmütze. Wie kommt es, dass mein leerer Wagen 6 Ochsen braucht und Ihr schwerer Wagen nur 4? Sie sind noch nicht lange im Kaukasus. Ein Jahr vielleicht. Wieso? Es sind Gauner, diese Asiaten. Sie nehmen die Reisenden aus, wie sie wollen. Ich kenne diese Bestien. Mich legen sie nicht mehr rein. Dienen Sie hier schon lange? Ich habe hier schon unter Alexei Petrovich gedient. Unter ihm bin ich 2-mal befördert worden. Auf dem Gipfel des Berges lag Schnee. Die Sonne ging unter und auf den Tag folgte übergangslos die Nacht, wie das im Süden ist. Doch durch das Glitzern des Schnees konnten wir die Straße leicht unterscheiden, die immer noch bergauf führte, wenn auch nicht mehr so steil. Verschwindet! Schmutziges Gesindel! Das ist ein Volk, nicht einmal Brot kann es auf Russisch sagen, aber Offizier, gib Rubel, das können sie! Sehen Sie mal zum Gipfel. Er raucht. Und tatsächlich, der Gutberg rauchte. Entlang seiner Seiten krochen leichte Schwaden von Wolken. Doch auf dem Gipfel lag eine riesige schwarze Wolke, so schwarz, dass sie am dunklen Himmel wie ein Flecken erschien. Wir müssen hier übernachten. Ja. Bei einem solchen Schneetreiben kann man nicht über die Berge fahren. Wir kamen in eine geräumige Hütte, eine Saklia. In der Mitte prasselte auf der nackten Erde ein kleines Feuer, an dem 2 alte Frauen saßen, viele Kinder und ein hagerer Georgier, alle in Lumpen. Wir ließen uns nieder, zündeten unsere Pfeifen an und bald begann der Teekessel, den ich eigens mitgebracht hatte, freundlich zu zischen. Die Leute hier können einem leid tun. Ein strohdummes Volk. Die können nichts. Unsere Karbadiner und Tschetschenzen sind zwar Räuber und arme Schlucker, aber dafür verwegene Kerle. Die hier dagegen... Waren Sie lange in Tschetschenien? Ich habe 10 Jahre mit einer Kompanie in der Festung bei Kameny Brod gelegen. Kennen Sie die Gegend? Hab davon gehört. Damals war dort die Hölle los. Man brauchte sich nur 100 Schritte von der Festung zu entfernen. Schon lag so ein zottiger Teufel auf der Lauer und man hatte eine Kugel im Rücken. Da haben Sie gewiss viel erlebt. Und ob... Wollen Sie nicht etwas Rum zum Tee nehmen? Wie alle schreibenden Menschen brannte ich darauf, eine Geschichte zu hören. Nein, danke, ich trinke nicht. Man lebt ja manchmal ein ganzes Jahr hier, ohne eine Menschenseele zu sehen. Kommt da noch Wodka dazu, ist man verloren. Zum Beispiel die Tscherkessen. Sobald die etwas trinken, schlagen sie sich die Köpfe ein. Ah ja. Einmal bin ich gerade noch davongekommen, obwohl ich bei einem befreundeten Fürsten zu Gast war. Ich lag damals mit meiner Kompanie in einer Festung hinter dem Terek. Es ist bald 5 Jahre her. Einmal im Herbst kam der Provianttransport. Und mit ihm kam ein Offizier, ein junger Mann von 25 Jahren. Er war schmal und blass, seine Uniform neu. Er konnte erst vor kurzem in den Kaukasus gekommen sein. Grigori Alexandrowitsch Petschorin. Ich habe den Befehl, mich bei Ihnen einzufinden. Sehr erfreut, sehr erfreut. Sie sind gewiss aus Russland hierher versetzt worden? So ist es, Herr Stabshauptmann. Sie werden es hier ein wenig langweilig finden. Warum sollte es hier langweiliger sein als anderswo? Er war ein sonderbarer junger Mann. Bei Regen und Kälte den ganzen Tag auf der Jagd. Das macht ihm alles nichts. Aber dann regt er sich furchtbar über einen kleinen Luftzug im Zimmer auf. Er hat mir eine Menge Scherereien gemacht in dem Jahr, als er bei mir war. Und doch mochte ich ihn sehr. Hey, sag mal, du kleiner Teufel, fang meine Mütze und du bekommst 3 Dukaten. Hepp! Oi, ihr seid eingeladen. Meine älteste Schwester heiratet. Ah ja, übrigens, was ist mit 3 Dukaten? Jeden Tag kam dieser Asamat zu uns und wurde verwöhnt nach Strich und Faden. Er war der Sohn des Fürsten, der in unserer unmittelbaren Nachbarschaft lebte. Ein geldgieriges, verwegenes Bürschchen. Natürlich ging er zur Hochzeit. Schlank sind unsere jungen Dschigiten und von Silber ist ihr Kaftan. Aber doch schlanker als sie ist der russische Offizier und von Gold sind seine Tressen. Wie eine Pappe steht er zwischen ihnen. Es ist ihm verboten, in unserem Garten zu wachsen. Na, wie finden Sie die? Entzückend. Wie heißt sie? Sie hieß Bela und war die jüngste Tochter des Fürsten. Hochgewachsen, zart, schwarze Augen wie eine Gemse. Petschorin blickte sie unverwandt an und sie schaute auch ab und zu verstohlen zu uns herüber. Aus einer anderen Ecke des Zimmers folgte ihr ein anderes Augenpaar. Ich erkannte meinen alten Bekannten Kaspitsch. Sein Pferd war im ganzen Land berühmt. Ein pechschwarzes, glänzendes Tier von unbändiger Kraft, das wie ein Hund hinter seinem Herrn herlief. Ein richtiges Räuberpferd. Ich ging zu unseren Pferden, um nachzusehen, ob sie genug Futter hatten. Als ich zurückkam, hörte ich Kaspits Stimme. Ich verkaufe das Pferd nicht. Gib mir dein Pferd. Ich mache alles für dich. Ich stelle meinem Vater seine beste Flinte, seine Säbel. Nein, nein, ich will nicht. Jok, jok, не хочу. Я умру, Каспич, Каспич. Ich sterbe, wenn du es mir nicht verkaufst. Ich verkaufe es nicht. Ich weiß, dass dir meine Schwester gefällt. Ich stell sie dir. Wir tauschen. Пойди прочь, безумный мальчишка. Где тебе ездить на моем коне? Wie willst du, Grünschnabel, auf mein Pferd reiten? Das wirft dich ab und du brichst dir den Hals. Mich hat noch kein Pferd abgeworfen, du verdammter, dreckiger Lügner. На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни. Меня? Тебя! На тебе! Asamat stürzte sich rasend vor Wut auf Kaspitsch. Der packte ihn und warf ihn mit voller Wut gegen die Zaun. Alle griffen nach ihren Gewehren. Da sollten wir vielleicht mal einschreiten. Kommen Sie, Grigori Alexandrowitsch. Das ist ein Befehl. Ich werde mir nie verzeihen. Der Teufel hat mich geritten. Petschorin erzählt zu haben, was ich hinter dem Zaun gehört hatte. Ein paar Tage später, als Asamat in die Festung kam, begann Petschorin sofort das Gespräch auf die Pferde und die Reitkunst zu lenken. Einen echten Dschigiten erkennt man an seinem Pferd. Ob es irgendwo im Kaukasus einen Renner gibt, der sich mit Karagöz vergleichen kann? Ausgeschlossen. So ein Pferd gibt es vielleicht alle 100 Jahre einmal. Was würdest du für denjenigen tun, der Karagöz bringt und schenkt? Alles, alles würde ich tun. Schwöre, dass es dir ernst damit ist. Ich schwöre bei der Ehre meiner Sippe. Dann bring mir deine Schwester Bela. Ja, aber mein Vater... Verlässt er etwa nie seinen Aul? Doch, schon. Na also, wo ist das Problem? Um es kurz zu machen, einen Abend vor dem Tag, an dem Kasbitsch kommen wollte, um uns Honig und Hammelfleisch zu verkaufen, legte Grigori Alexandrowitsch die Waffen an und ritt mit Asamat aus der Festung. Wie sie es angestellt haben, weiß ich nicht, aber nachts kehrten sie zurück und über Asamats Sattel lag eine Frau, an Händen und Armen gebunden, den Kopf vom Tschador verhüllt. Am Morgen kommt Kasbitsch, treibt seine Hammel in die Festung, sitzt mit mir zum Plaudern am Fenster, trinkt Tee, dann plötzlich verzerren sich seine Züge. Mein Pferd, mein Pferd! Jerusjaman, Jerusjaman! In zwei Sprüngen war er auf dem Hof, überrannte den Posten vor dem Festungstor und stürzte auf die Straße. In der Ferne wirbelte Staub auf und Asamat galoppierte auf Karagöz davon. Im Laufen holte Kasbitsch die Flinte aus dem Futteral und schoss. Als er begriff, dass sein Schuss daneben gegangen war, heulte er auf, schlug die Flinte gegen einen Stein, zertrümmerte sie, warf sich auf die Erde und fing an zu schluchzen wie ein kleines Kind. Asamat blieb von diesem Tag an verschwunden. Er hat sich wohl einer Abriekenbande angeschlossen und wird irgendwann umgekommen sein. Alles in allem eine üble Sache. Herr Unterleutnant, Sie haben einen Fehltritt begangen, für den auch ich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich bitte um Ihren Degen. Mitka, den Degen. Also wirklich, Grigori Alexandrowitsch, gib zu, das ist ungut. Was ist ungut? Dass du Bela entführt hast. Aber wenn sie mir nun mal gefällt. Wir müssen sie zurückgeben. Das ist doch klar. Wenn wir diesem Wilden seine Tochter zurückgeben, wird er sie umbringen oder verkaufen. Es ist nun mal geschehen, wozu alles noch schlimmer machen. Lassen Sie mir das Mädchen. Ich will sie sehen. Dann können wir entscheiden. Sie sitzt im Zimmer, spricht nicht und sieht niemanden an. Ich habe unsere Wirtin gerufen, die kann tatarisch und wird sich um sie kümmern. Die soll sie daran gewöhnen, dass sie mir gehört und damit Schluss. Er wurde bleich und schlug mit der Faust auf den Tisch. Was hätte ich tun sollen? Es gibt Menschen, denen man einfach nicht widersprechen kann. Aber Bela macht es ihm trotzdem nicht leicht. Hör mich an, meine Peri. Du weißt doch, dass du früher oder später die meine wirst. Warum quälst du mich so? Liebst du etwa einen Tschetschenen? Dann lass ich dich gehen. Sie schüttelt den Kopf. Oder bin ich dir so verhasst? Sie seufzt. Oder verbietet dir dein Glaube, mich zu lieben? Sie bleibt stumm. Glaub mir, es gibt für alle Völker nur einen Allah. Und wenn er mir erlaubt, dich zu lieben, warum sollte er es dir verbieten? Sie schaut ihm eindringlich ins Gesicht. Du siehst, wie ich dich liebe. Ich will, dass du glücklich bist. Wenn du wieder traurig wirst, dann sterbe ich. Sag, willst du fröhlich sein? Sie überlegt ein wenig, lächelt und nickt. Ich will nur deine Hand küssen. Nicht nötig, nicht nötig. Nur die Hand. Ich bin deine Gefangene. Du kannst mich zwingen. Nun, mein Freund? Das ist keine Frau, sondern ein Satan. Aber in einer Woche ist sie die meine. Wollen wir wetten? Hören Sie auf, den Kopf zu schütteln. Also, wetten wir in einer Woche? Wie Sie wünschen. Die Wette gilt. Schon am nächsten Tag überhäufte Pechorin seine Angebetete mit Geschenken. Sie wurde etwas zutraulicher, mehr nicht. Eines Tages erschien er dann in Tscherkessentracht vor ihr, samt seinen Waffen. Bela, du weißt, wie ich dich liebe. Ich habe dich entführt, weil ich glaubte, du würdest mich auch lieb gewinnen, wenn du mich kennenlernst. Ich habe mich geirrt. Betrachte dich als alleinige Herrin von allem, was ich besitze, oder kehre zu deinem Vater zurück. Du bist frei. Ich habe mich schuldig gemacht, ich bin bereit dafür zu zahlen. Lebe wohl. Damit wandte er sich ab und hielt ihr zum Abschied die Hand hin. Sie nahm sie nicht, wurde aber totenblass. Er machte ein paar Schritte auf die Tür zu und, was soll ich sagen, er wäre tatsächlich imstande gewesen, fortzureiten. Warte! Aber kaum hatte er die Tür berührt, sprang Bela auf, brach in Schluchzen aus und fiel ihm um den Hals. Na und ich? Ich fing auch an zu weinen. vor lauter Rührung. Стройный, ведь как наши молодые джигиты и кафтаны на них серебром был бы положенный. Unterdessen hatten wir unseren Tee ausgetrunken. Ich dachte bei mir, wie langweilig. Sie waren glücklich. Die längst angespannten Pferde froren im Schnee. Der Mond schien bleich im Westen und war schon bereit, sich in seine schwarzen Wolken zu versenken, die auf den fernen Gipfeln hingen wie Fetzen eines zerrissenen Vorhangs. Wir traten aus der Hütte. Die Reigen der Sterne verflochten sich zu wundersamen Mustern am Firmament. Und Stern auf Stern erlosch, je weiter sich der bleiche Widerschein von Osten her über das dunkelviolette Gewölbe ergoss und nach die steilen, mit jungfräulichem Schnee bedeckten Berghänge erhellte. Still war alles, am Himmel und auf Erden, wie im Herzen des Menschen im Augenblick des Morgengebets. Wir machten uns auf den Weg. Unter Mühen zogen 5 magere Gäule unsere Fuhrwerke über die gewundene Straße zum Gutberg hinauf. Wir gingen zu Fuß hinterdrein. Es schien, als führe die Straße in den Himmel, denn sie stieg immer weiter an und verlor sich schließlich in jener Wolke, die seit dem Abend auf dem Gipfel des Gutbergs ruhte, wie ein Geier, der auf Beute lauert. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ein Gewitter aufzieht. Wir müssen uns beeilen, sonst erwischt es uns auf dem Kreuzberg. Und tatsächlich, rechts über unseren Köpfen hingen Schneemassen, die beim ersten Windstoß in die Schlucht hinabstürzen konnten. Der schmale Pfad war mit Schnee bedeckt, der an manchen Stellen unter den Füßen abrutschte, sodass wir nur mit Mühe vorwärts kamen. Die Pferde strauchelten. Links gähnte eine tiefe Felsspalte, durch die ein Gebirgsbach rauschte. In 2 Stunden waren wir kaum vorwärts gekommen. Unterdessen hatten sich die Wolken gesenkt. Es fiel Hagel, dann Schnee. Nichts mehr zu sehen. Gehen Sie mir weg mit Asien. Ob Menschen, Berge oder Flüsse, auf nichts kann man sich verlassen. Wir erreichten irgendwie nach vielen Scherereien eine armselige Unterkunft. Alles hat seine guten Seiten. Nun werden Sie mir die Geschichte von Bela weitererzählen. Ich bin sicher, dass sie weitergeht. Wie kommen Sie darauf? Es widerspräche der Ordnung der Dinge. Was ungewöhnlich angefangen hat, muss ebenso enden. Sie haben es erraten. Das freut mich sehr. Sie können sich freuen. Aber ich werde traurig. Mädchen war diese Bela. Ich hatte mich an sie gewöhnt wie an eine Tochter. Von Vater und Mutter habe ich schon seit 12 Jahren keine Nachricht. Und mir eine Frau zuzulegen, ist mir früher nicht in den Sinn gekommen. Und jetzt ist es zu spät. Mich freute also, dass ich jemanden verwöhnen konnte. Und wie lustig sie oft war, was für Streiche sie mit mir angestellt hat, die Schelme. Grüßinger, Grüßinger, Mundeleide, Leide. 4 Monate ging das so. Die beiden waren unzertrennlich. Aber irgendwann fing Pichorin an, unruhig zu werden. Und dann verschwand er immer häufiger, ohne etwas zu sagen. Er ging tagelang jagen. Ist er heute früh aufgebrochen? Was ist los? Nein, gestern schon. Es wird ihm doch nicht zugestoßen sein. Ich habe gestern den ganzen Tag gegrübelt und gegrübelt. Die schrecklichsten Dinge habe ich mir vorgestellt. Ein wilder Eber hat ihn verletzt, ein Tschetschene hat ihn verschleppt. Und heute bilde ich mir ein, er liebt mich nicht mehr. Liebes Kind, was Schlimmeres konntest du dir wohl nicht ausdenken. Wenn das so weitergeht, dann verlasse ich ihn. Ich bin nicht seine Sklavin, ich bin eine Fürstentochter. Er kann doch nicht ewig an deinem Rock hängen. Er ist ein junger Mann, jagt gern, zieht los und kommt auch wieder. Wenn du allerdings immer traurig bist. Du hast recht. Ich werde fröhlich sein. Wer möchte schon eine, die jammert? Keiner, keiner. Weine nicht. Keiner, keiner, keiner, keiner. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Komm, wir gehen auf dem Wald spazieren. Das Wetter ist herrlich. Die Sonne vertreibt die trüben Gedanken. Schon gut. Gehen wir. Es war im September. Hell und nicht heiß. Alle Berge waren zu sehen, wie auf dem Präsentierteller. Nach einer Weile setzte sie sich und ich setzte mich neben sie. Wie eine Amme. Da sehe ich, aus dem Wald kommt jemand auf einem grauen Pferd. Immer näher und näher. bleibt dann am anderen Ufer des Flüsschens stehen, etwa 100 Sachen von uns entfernt, und reitet wie ein Rasender im Kreis herum. Sieh doch! Kaspit! Das ist Kaspit! Мы еще встретимся! Dieser Bandit will sich wohl über uns lustig machen. Ein Posten legte an. Peng. Vorbei. Kaspitsch gab dem Pferd die Sporen und es machte einen Satz zur Seite. Es ist das Pferd meines Vaters. Ich hab's genau erkannt. Bela packte mich am Arm und zitterte wie ein Blatt. Ihre Augen blitzten. Ein richtiges Räuberkind, dachte ich, als sie mich so wild ansah. Eine Viertelstunde später kehrte Pichorin von der Jagd zurück. Bela fiel ihm um den Hals. Keine Klage, kein Vorwurf. Weshalb siehst du mich so mürrisch an, Alter? Ist das vielleicht eine Begrüßung? Eben haben wir auf der anderen Flussseite Kaspitsch gesehen. Wir haben auf ihn geschossen. Wie leicht hätten sie ihm begegnen können? Diese Gebirgsbewohner sind ein rachsüchtiges Volk. Glauben Sie vielleicht, er ahnt nicht, dass Sie Assamat geholfen haben? Ich wette, er hat heute Bela erkannt. Schon gut. Bela, du darfst ab heute nicht mehr auf den Festungswall. Я твоя пленница, твоя раба. Конечно, ты можешь меня принудить, Ю. Am Abend hatte ich eine lange Aussprache mit Pichorin. Mich ärgerte, wie kalt er zu dem armen Mädchen war. Sie hatte sichtlich zu welken begonnen. Ihr Gesichtchen war länger geworden und die großen Augen hatten ihren Glanz verloren. Sie haben recht, Maxim Maximitsch. Ich habe einen unglücklichen Charakter, ob durch Erziehung oder Gott. Ich weiß es nicht. Ich habe zu früh all jene Vergnügungen genossen, die man für Geld haben kann. Später wollte ich die große Welt erobern, dann verliebte ich mich, wurde wieder geliebt und so weiter und so weiter. Bald ödete mich das ganze Theater unendlich an. Schließlich wurde ich in den Kaukasus versetzt. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Unter dem Kugelregen der Tschetschenen verging mir endlich die verdammte Langeweile, die sich über alles gestülpt hatte. Aber irgendwann hatte ich mich auch daran gewöhnt. Als ich Bela das erste Mal in meinen Armen hielt, glaubte ich, Narse sei ein Engel, von einem gnädigen Schicksal gesandt. Täuschung. Ich bin ihr dankbar für einige süße Augenblicke. Für sie gebe ich mein Leben, aber ich langweile mich mit ihr. Was erzählen Sie denn nur, Grigori Alexandrowitsch? Sie können einem ja Angst einjagen. Lass gut sein, Alter. Meine Seele ist verdorben, meine Fantasie unruhig, mein Herz unersättlich. Mein Leben wird leerer von Tag zu Tag. Mir bleibt nur noch ein Mittel. Reisen. Sobald wie möglich breche ich auf, nur nicht nach Europa, Gott behüte. Nach Arabien, nach Indien. So sprach er lange. Und seine Worte sind mir unvergesslich. Denn solche Dinge hörte ich von einem 25-Jährigen zum ersten Mal. Und wolle Gott auch zum letzten Mal. Sie sind doch in der Hauptstadt gewesen, und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Sind die jungen Menschen dort denn alle so? Es gibt eine Menge, die ähnlich denken und fühlen. Die Franzosen haben die Langeweile in Mode gebracht, stimmt's? Nein, nein, es waren die Engländer. Ach, so ist das. Sie waren ja seit jeher ausgemachte Trunkenbolde. Unwillkürlich musste ich an eine Moskauer Dame denken, die behauptete, Byron sei nichts anderes gewesen als ein Trinker. Eines Tages dann ging ich mit Pichorin auf Eberjagd. Wir durchkämmten einen ganzen Tag lang Schilfrohr und Wald, ohne Wild zu sehen. Endlich spürten wir so ein verdammtes Tier auf und der Schuss ging daneben. Ein richtiger Unglückstag. Wir ritten heim, schweigend, mit hängenden Zügeln. Plötzlich fällt ein Schuss, ganz in der Nähe der Festung. Ein Reiter jagt dahin, pfeilschnell. Er hält etwas Weißes im Sattel. Grigori heult auf wie ein Tschetschene, das Gewehr aus dem Futteral und hinterher. Ich ihm nach. Schließlich erkenne ich Kaspitsch. Anamaya! Anamaya! Nicht schießen! Nicht schießen! Verdammt! Die Kugel zerschmetterte das Hinterbein des Pferdes. Es strauchelte und fiel auf die Knie. Kasbit sprang ab. Und da sahen wir, dass er eine Frau in den Armen hielt, in den Chador gehüllt. Er rief uns etwas in seiner Sprache zu und zückte den Dolch. Ich schoss auf gut Glück. Als sich der Rauch verzogen hatte, lag auf der Erde das verletzte Pferd und neben ihm Bela. Sie lag regungslos und Blut ergoss sich in Strömen aus der Wunde. Hätte er ihr doch den Dolch ins Herz gestoßen, aber in den Rücken. Ein richtiger Räuberstoß. Wir brachten sie noch lebend in die Festung. Abends gegen 10 Uhr kam sie zu sich. Grigori, ich will nicht sterben. Grigori, ja nicht umirat. Muss ich sterben? Nein. Dummerchen, sprich nicht, schlaf. Ich bleibe bei dir. Bring mich nach Hause. Отведи меня в горы. Я хочу снова домой. Ich will wieder nach Hause. Alles, was du willst, mein Engel. Bitte rede nicht zu viel. Ты разлюбил свою Джанечку. Открой окно. Проси у моего отца прощения. Я мерзну. Господи, как холодно. Warum liebst du mich nicht mehr? Mach das Fenster auf. Bitte mein Vater um Verzeihung. Oh, ich friere. Mein Gott, wie kalt es ist. Pechorin saß die ganze Zeit bei ihr, den Kopf in die Hände gestützt. Ich habe nie etwas Traurigeres gesehen. Am nächsten Tag sank das Fieber. Sie lag bleich und matt und sah uns mit großen Augen an. Ach, was soll werden, wenn ich tot bin? Что случится со мной, если я помру? Ich werde Grigoris Seele im Jenseits nie begegnen, weil ich keine Christin bin. Eine andere Frau wird an seiner Seite sein. Bela, Kindchen, wir lassen dich taufen. Na, was sagst du dazu? Geht nicht. Ich sterbe in dem Glauben, in dem ich geboren bin. Нет, я умру в той вере, в какой родилась. Ach gut, natürlich. Die Wunde begann wieder zu bluten. Als man sie neu verbunden hatte, beruhigte sie sich und bat Pechorin, sie zu küssen. Er kniete neben ihrem Bett nieder, hob ihren Kopf vom Kissen und presste seinen Mund auf ihre Lippen. Mit zitternden Armen umschlang sie fest seinen Hals, als wolle sie ihm mit diesem Kuss ihre Seele anvertrauen. Sie tat gut daran zu sterben. Was wäre aus ihr geworden, wenn Grigori Alexandrowitsch sie verlassen hätte? Und das wäre geschehen, früher oder später. Ich habe Durst. Wasser. Wasser. Водой. Водой. Kaum hatte sie das Wasser getrunken, wurde ihr leichter und 3 Minuten später war sie tot. Am anderen Tag früh morgens beerdigten wir sie hinter der Festung. Rings um ihr kleines Grab sind jetzt weiße Akazien und Holunderbüsche gewachsen. Ich wollte ein Kreuz darauf setzen, aber sie war ja keine Christin. Pechorin kränkelte lange Zeit, magerte ab. Wir sprachen nie wieder von Bela. 3 Monate später versetzte man ihn in ein anderes Regiment und er reiste nach Georgien. Wir sind uns seitdem nicht wieder begegnet. Vor kurzem hat mir jemand erzählt, er sei nach Russland zurückgekehrt. Und Kaspitsch? Was ist aus dem geworden? Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe gehört, es gibt bei den Schapsugen einen Kaspitsch, der im roten Beschmet unter unserem Feuerregen gemächlich spazieren reitet und sich höflich bedankt, wenn eine Kugel an ihm vorbeisurrt. Aber ob das derselbe ist? Nach einer Stunde hatte der Schneesturm nachgelassen. Wir konnten weiterfahren und brachen auf. In Kobi trennte ich mich von Maxim Maximitsch. Wir dachten nicht, dass wir einander noch einmal begegnen würden. Und doch sind wir uns wieder begegnet. ging es in rascher Fahrt durch die Terek und die Darialschlucht. Ich frühstückte in Kasbek, trank Tee in Lars und erreichte zum Abendbrot bereits Vladikavkaz. Irgendwann stieg ich in einem Gasthof ab und musste dort 3 ganze Tage bleiben. Und wen treffe ich da? Maxim Maximitsch. Was soll man da sagen? Es gibt keine Zufälle. Darf ich Sie einladen? In meinem Zimmer ist genug Platz. Wir sind ja Freunde und haben in ganz anderen Behausungen zusammengewohnt. Und ob? Gegen eine Sakleja ist der traurigste Gasthof ein Palast. Sehr viel mehr gab es nicht zu sagen. Wir hatten uns schon alles erzählt, was von Belang war. So schwiegen wir und sahen zum Fenster hinaus, als einige Fuhrwerke mit schmutzigen Armeniern auf den Hof fuhren. Ihnen folgte eine leere, elegante Reisekalesche. Hinter ihr ging ein gut gekleideter, geckenhafter Diener. Hör mal, Brüderchen, wem gehört diese herrliche Kutsche? Hm? Meinem Herrn. Und wer ist dein Herr? Petschorin. Was sagst du da? Petschorin? Sie stören mich beim Auspacken. Du bist mir einer. Dein Herr und ich sind enge Freunde. Wo steckt er denn? Er ist beim Oberst zum Essen. Und dort übernachtet er auch. Geh und sag ihm, Maxim Maximitsch sei hier. Mehr nicht. Hier sind 80 Kopeken Trinkgeld. Schon gut. Ich richte aus. Er wird gleich kommen. Ich gehe schon mal vors Tor. Wer nicht kam, war Petschorin. Ich bot dem Alten vom Fenster aus Tee an. Irgendwann, da war es schon dunkel, kam er herein. Danach ging er wieder vors Tor. Wie lange er gewartet hat, kann ich nicht sagen. Ich war eingeschlafen. Am nächsten Morgen bat er mich, ihn zu benachrichtigen, falls Petschorin einträfe. Er musste zur Kommandantur. Kurz danach erschien der Erwartete, bereit zur Abreise. Ich will versuchen, ihn so genau wie möglich zu beschreiben. Er war von mittlerer Größe, schlank, elegant, mit breiten Schultern. Als er einen Handschuh auszog, war ich erstaunt über die mageren weißen Finger. Sein Gang war nachlässig und träge. Als er sich auf der Bank niederließ, beugte sich seine aufrechte Gestalt, so als habe er im Rücken kein einziges Knöchelchen. Die Haltung seines ganzen Körpers verriet eine gewisse Nervenschwäche. In seinem Lächeln war etwas Kindliches. Seine Haut war zart wie die einer Frau. Ungeachtet der hellen Farbe seiner Haare waren sein Schnurrbart und Bart schwarz. Er hatte blendend weiße Zähne und braune Augen. Zu den Augen muss ich noch ein Wort sagen. Sie lachten nie, wenn er lachte. Unter den halbgesenkten Wimpern strahlten sie mit einer Art phosphoreszierenden Glanzes. Blendend und kalt. Sein Blick verweilte nirgendwo lange, doch war er durchdringend und schwer. Er hätte dreist wirken können, wäre er nicht so gleichmütig ruhig gewesen. Zusammenfassend kann man sagen, dass er eine jener eigenartigen Physiognomien besaß, die besonders den Frauen gefallen. Da kam Maxim Maximitsch auch schon über den Platz gerannt. Er konnte kaum atmen. Der Schweiß lief ihm in Strömen vom Gesicht. Er wollte Petschorin um den Hals fallen, doch dieser streckte ihm, zwar mit einem Lächeln, ziemlich kühl die Hand hin. Na, wie geht es Ihnen, lieber Maxim Maximitsch? Der Stabshauptmann erstarrte für einen Augenblick. Doch dann ergriff er sie gierig mit beiden Händen. Und dir? Ihnen? Wie viele Jahre? Und wohin geht es denn? Nach Persien. Ich reise nach Persien und weiter. Etwa gleich? Nehmen Sie sich doch noch ein bisschen Zeit, lieber Freund. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich muss, Maxim Maximitsch. Mein Gott, warum diese Eile? Ich habe Ihnen so vieles zu erzählen, so viel zu fragen. Haben Sie Ihren Abschied genommen? Wie und was treiben Sie so? Ich langweile mich. Denken Sie noch an unser Leben in der Festung? Das war doch ein herrliches Jagdrevier. Sie waren ein so leidenschaftlicher Jäger und Bähler. Ja, gewiss. Verzeihen Sie, es wird Zeit für mich. Ich danke Ihnen, dass Sie mich nicht vergessen haben. Vergessen? Wie denn? Gott mit Ihnen. Ich habe mir unser Wiedersehen anders vorgestellt. Schon gut, schon gut. Jeder muss seinen Weg gehen. Halt, halt! Beinahe habe ich es vergessen. Ich habe noch Ihre Papiere und Aufzeichnungen bei mir, Grigori Alexandrowitsch. Ich schleppe Sie mit mir herum seit damals. Was soll ich damit machen? Was immer Sie wollen. Leben Sie wohl! Längst war der Klang des Glöckchens und das Rasseln der Räder auf der steinigen Straße verhallt. Aber der Alte stand immer noch, tief in Gedanken versunken, am selben Fleck. Was für ein Gag er in Petersburg wieder geworden ist. Diese Kutsche, dieser Lakai. Was denken Sie, welcher Satan treibt ihn nach Persien? Das ist ja lachhaft. Ich habe schon immer gesagt, an einem Menschen, der seine alten Freunde vergisst, ist nichts Gutes dran. Was für Aufzeichnungen hat Petjorin Ihnen überlassen? Das weiß der liebe Gott, irgendwelche Schriften. Was haben Sie damit vor? Ich lasse Patronen daraus machen. Geben Sie mir die Papiere. Ich bitte Sie. Meinetwegen können Sie sie in der Zeitung veröffentlichen. Was kümmert mich das? Leben Sie wohl. Ich reiste allein ab. Vor kurzem erfuhr ich, dass Petjorin auf der Rückreise von Persien gestorben ist. Diese Nachricht hat mich sehr erfreut. Sie gab mir das Recht, diese Aufzeichnungen zu veröffentlichen, und ich habe die Gelegenheit genutzt, den eigenen Namen unter das Werk eines Fremden zu setzen. Möge Gott mich nicht strafen für eine solch unschuldige Fälschung. Taman ist das elendste Nest unter allen Küstenstädten Russlands. Ich wäre dort um ein Haar verhungert und überdies wollte man mich auch noch ertränken. Ich kam spät nachts mit der Postkutsche dorthin. Erst nach langem Umherirren fand ich Quartier in einer kleinen Karte am Meeresufer, bei einem etwa 14-jährigen blinden Jungen, und konnte lange nicht einschlafen. Der Mond schien hell zum Fenster herein und plötzlich huschte ein Schatten vorbei. Ich stand auf, verließ leise die Karte. Da kam mir der blinde Knabe entgegen, ging an mir vorbei, den steilen Pfad zum Ufer hinunter. Ich folgte ihm. Einige Minuten später erschien aus der entgegengesetzten Richtung eine weiße Gestalt. Что слепой? Буря сильна. Na, Blinder? Janko не будет. Sagte eine weibliche Stimme. Der Sturm ist zu heftig. Janko wird wohl nicht kommen. Janko не боится бури. И в тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов. Он понял. Janko fürchtet keinen Sturm. Und im Nebel kommt man leichter an der Küstenwache vorbei. Er kommt. Ich höre die Ruder im Wasser. Es vergingen etwa 10 Minuten, dann näherte sich ein Boot, wendete geschickt und glitt in eine kleine Bucht. Ein Mann stieg aus und zu dritt machten sie sich daran, etwas aus dem Boot zu schleppen. Am nächsten Morgen saß ich am Zaun auf einem Stein und blickte in die Ferne, als ein Lied an mein Ohr drang. Ein Lied und ein frisches Frauenstimmchen. Ich hob die Augen, auf dem Dach meiner Karte stand eine junge Frau im gestreiften Kleid mit gelösten Zöpfen. Eine echte Russalka. Sie schien nicht älter als 18 Jahre zu sein. Unwillkürlich kam mir der Gedanke, dass ich in der Nacht dieselbe Stimme gehört hatte. Die langen rotblonden Haare und der gewisse goldene Anflug der zart gebräunten Haut an Hals und Schultern entzückten mich. Gegen Abend sah ich die junge Frau wieder, hielt sie auf und führte folgendes Gespräch mit ihr. »Sage mir, Schönheit«, fragte ich, »was hast du heute auf dem Dach gemacht?« »Ich habe nachgesehen, von wo der Wind weht.« Wozu musst du das wissen? Von wo der Wind weht, von dort kommt das Glück. Und wenn du dir gar noch den Kummer herbeisingst? Ja nun, wo es nicht besser wird, da wird es schlechter. Und vom Schlechten zum Guten ist es wiederum nicht weit. Ich habe dich gestern Nacht am Ufer gesehen. Sie lachte aus voller Kehle. Sie haben viel gesehen und wissen nur wenig, und was Sie wissen, das behalten Sie für sich. Und wenn mir einfiele, es dem Kommandanten zu melden. Und hier machte ich eine sehr ernste, sogar strenge Miene. Sie sprang auf, fing an zu singen und verschwand wie ein Vöglein, das man aus dem Gebüsch aufgescheucht hat. Meine letzten Worte waren völlig unangebracht. Und ich hatte noch Gelegenheit, sie zu bereuen. Als die Dämmerung hereinbrach, knarrte plötzlich die Tür und meine Undine trat ein. Sie setzte sich wortlos mir gegenüber und schien eine Frage zu erwarten. Doch ich schwieg verwirrt. Plötzlich sprang sie auf, umschlang meinen Hals. Ein feuchter, feuriger Kuss brannte auf meinen Lippen. Komm heute Nacht, wenn alle schlafen, an den Strand, flüsterte sie mir ins Ohr. Der Mond war noch nicht aufgegangen, als sie mich am Rande des Steilhangs erwartete. Schwere Wellen rollten an und schaukelten leise ein einsames Boot. Steigen wir ins Boot, sagte sie und sprang hinein, ich ihr nach. Kaum war ich zur Besinnung gekommen, merkte ich, dass wir aufs Meer hinaustrieben. Was soll das bedeuten? Sagte ich zornig. Das bedeutet, antwortete sie, mich mit den Armen umschlingend, das bedeutet, dass ich dich liebe. Ihre Wange schmiegte sich an meine und ich spürte ihren flammenheißen Atem auf meinem Gesicht. Plötzlich fiel etwas plumpsend ins Wasser. Ich greife an meinen Gürtel. Die Pistole ist weg. Ich blicke mich um. Wir sind etwa 50 Sachen vom Ufer entfernt und ich kann nicht schwimmen. Ich will sie von mir stoßen. Sie verkrallt sich wie eine Katze in meine Kleider. Das Boot fing an zu schwanken und zwischen uns begann ein verzweifelter Kampf. Die rasende Wut verlieh mir Kräfte, doch bemerkte ich schnell, dass ich meiner Gegnerin an Geschicklichkeit unterlegen war. Du hast es gesehen, rief sie. Du wirst es melden! Und warf mich mit einer übernatürlichen Kraftanstrengung gegen die Bordwand. Wir hingen beide bis an den Gürtel aus dem Boot. Ihre Haare berührten das Wasser. Der Augenblick war entscheidend. Ich stemmte mich mit dem Knie gegen den Boden, packte sie mit einer Hand am Zopf, mit der anderen an der Kehle. Sie ließ meine Kleider los und ich stieß sie ins Wasser. Ihr Kopf tauchte ein, zwei Male im Meeresschaum auf. Mehr sah ich nicht. Unter unsäglichen Anstrengungen gelang es mir, zurück an Land zu rudern. Als ich schließlich den Strand entlang stolperte, schien mir, als sitze da jemand in Weiß am Ufer. Ich freute mich beinahe, als ich meine Rusalka erkannte. Sie wrang den Meeresschaum aus ihren langen Haaren. Das nasse Hemd umriss ihre geschmeidige Gestalt und ihre hohe Brust. Bald näherte sich ein Boot. Wie nachts zuvor stieg ein Mann aus. Aus seinem Gürtelriemen ragte ein großes Messer. Janko, все пропало. Janko, sagte sie, alles ist verloren. Dann erschien auch der Blinde. Послушай, слепой, ты береги это место. Hör zu, Blinder, sagte Janko. Bewach du den Platz. Du weißt welchen. Dort liegt wertvolle Ware. Sag, den Namen konnte ich nicht hören, dass ich nicht länger sein Diener bin. Es ist zu gefährlich geworden. Nach kurzem Schweigen fuhr er fort. Sie kommt mit mir. Sie kann hier nicht bleiben. Und ich? Fragte der Blinde mit kläglicher Stimme. Was brauche ich dich? Er drückte dem Blinden etwas in die Hand mit den Worten, hier, kauf dir was. Janko stieg ins Boot. Der Wind wehte vom Ufer. Sie zogen ein kleines Segel auf und trieben rasch davon. Der Blinde saß am Ufer und ich hörte ein Schluchzen. Der Knabe weinte und mir wurde traurig zumute. Warum hatte mich das Schicksal in den friedlichen Kreis ehrlicher Schmuggler verschlagen? Wie ein Stein, den man in glattes Wasser wirft, hatte ich ihre Ruhe gestört. Und wie ein Stein wäre ich um ein Haar selbst auf den Grund gesunken. Jetzt muss ich die Gründe ein wenig erläutern, die mich bewogen haben, dem Publikum die Herzensgeheimnisse eines mir unbekannten Menschen zu übergeben. Beim Wiederlesen dieser Aufzeichnungen habe ich mich von der Aufrichtigkeit eines Autors überzeugt, der schonungslos die eigenen Schwächen und Laster offenlegt. Die Geschichte einer menschlichen Seele, und sei sie auch noch so unbedeutend, ist beinahe interessanter und nützlicher als die Geschichte eines ganzen Volkes. Besonders, wenn sie die Folge der Beobachtungen eines reifen Verstandes an sich selbst ist. Vielleicht möchten einige meine Meinung über Pechorins Charakter erfahren. Meine Antwort ist der Titel dieses Buches. Ein Held unserer Zeit. Aber das ist böse Ironie, werden Sie sagen. Ich weiß es nicht. Elfter Mai. Gestern kam ich in Pjatigorsk an, nahm eine Wohnung am Ende der Stadt, an der höchsten Stelle, am Fuße des Maschuks. Bei Gewitter werden sich die Wolken auf mein Dach niedersenken. Heute früh um 5 Uhr morgens, als ich das Fenster öffnete, füllte sich mein Zimmer mit dem Duft der Blumen, die in dem bescheidenen Vorgarten wachsen. Ich gehe zur Elisabethenquelle. Dort, sagt man, versammelt sich morgens die ganze Kurgesellschaft. Einige verwundete Offiziere, bleich, traurig, sitzen auf einer Bank, die Krücken neben sich gestellt. Einige Damen gehen schnellen Schrittes auf dem Platz auf und ab, unter ihnen 2, 3 hübsche Gesichtchen. Pechorin! Bist du schon lange hier? Na sowas, Gruschnitzki. Ich bin gerade erst angekommen. Wir kennen uns von der kämpfenden Truppe. Er war am Bein verwundet und eine Woche vor mir zur Kur gefahren. Gruschnitzki ist Junker. Er dient erst ein Jahr, trägt aus Eitelkeit der besonderen Art einen dicken Soldatenmantel. Man hat ihm das Georgskreuz für Soldaten verliehen. Er ist gut gebaut, braun gebrannt und schwarzhaarig. Dem Äußeren nach kann man ihm 25 Jahre geben, obgleich er kaum 21 ist. Er wirft, wenn er spricht, den Kopf zurück und zwirbelt alle Augenblicke den Schnurrbart mit der linken Hand, während er sich mit der rechten auf seine Krücke stützt. Er ist einer von denen, die für alle Lebenslagen fertige, schwülstige Phrasen parat haben. Ich habe ihn durchschaut und deshalb kann er mich nicht leiden. Schön, dass du da bist. Weißt du, wir führen hier ein ziemlich prosaisches Leben. Es gibt Damengesellschaft, aber sie spendet wenig Trost. Sie kleiden sich schlecht und sprechen entsetzlich Französisch. Aus Moskau ist dieses Jahr nur die Fürstin Ligowskaja mit ihrer Tochter da, aber ich bin ihr noch nicht vorgestellt worden. Wie auch. Er zeigte mit tragischer Miene auf seinen Mantel. In diesem Augenblick gingen 2 Damen an uns vorbei. Die eine älter, die andere jung, schlank. Sie waren nach dem erlesensten Geschmack gekleidet, nichts Überflüssiges. Das ist die Fürstin Ligowskaja und ihre Tochter, die sie nach englischer Sitte Mary nennt. Und du kennst schon ihren Namen? Ich hörte ihn zufällig. Ich habe offen gestanden gar keine Lust, ihre Bekanntschaft zu machen. Diese stolzen Herrschaften betrachten uns von der Armee doch wie Wilde. Was kümmert es sie, ob unter einem Soldatenmantel ein treues Herz schlägt? Der arme Mantel. Sie kommen zurück. Du scheinst der Gesellschaft zu grollen. Ich habe meine Gründe. Ach, wirklich? Mon cher, ich hasse die Menschen, damit ich sie nicht verachten muss, denn sonst wäre die Welt eine allzu widerliche Farce. Das sagte er sehr laut, während er mit Hilfe seiner Krücke eine dramatische Pose einnahm. Die hübsche Prinzessin drehte sich um und beschenkte den Redner mit einem langen, neugierigen Blick. Die Prinzessin ist allerliebst. Sie hat samtene Augen. Hat sie weiße Zähne? Das ist sehr wichtig. Schade, dass sie zu deiner fulminanten Phrase nicht gelächelt hat. Du sprichst von einer schönen Frau wie von einem englischen Pferd. Mein Freund, ich hasse die Frauen, damit ich sie nicht lieben muss. Sonst wäre das Leben ein allzu lächerliches Melodrama. Ich drehte mich um und ging. Ich streifte noch ein bisschen durch den Park. Als ich am Schwefelbrunnen vorbeikam, wurde ich Zeuge einer recht interessanten Szene. Die Prinzessin ging nachdenklich vor dem Brunnen auf und ab. Gruschnitzki stand unmittelbar neben dem Brunnen. Plötzlich ließ er sein Glas in den Sand fallen und bückte sich unter großen Mühen, es aufzuheben. Ach, das verwundete Bein, der Ärmste, sein Gesicht wurde leidend. Prinzessin Mary saß, leichter als ein Vöglein, eilte sie herbei, bückte sich, hob das Glas auf und reichte es ihm mit einer Bewegung voll unaussprechlicher Anmut. Sie ist einfach ein Engel. Wieso? Hast du etwa nichts gesehen? Doch, sie hat dein Glas aufgehoben. Du warst also kein bisschen gerührt? Ich gestehe, dass in diesem Moment ein unangenehmes, jedoch bekanntes Gefühl mein Herz heimsuchte. Dieses Gefühl war der Neid. Ich sage offen Neid, denn ich bin gewohnt, mir alles offen einzugestehen. Schweigend gingen wir später an ihrem Haus vorbei. Sie saß am Fenster. Gruschnitzki, der mich am Arm zupfte, warf ihr einen jener trübe, zärtlichen Blicke zu, die auf Frauen so wenig wirken. Ich richtete das Lorgnon auf sie und bemerkte, dass sie das ernstlich erzürnte. Und in der Tat, darf ein kaukasischer Armeeoffizier es wagen, sein Glitzerglas auf eine Moskauer Prinzessin zu richten? 13. Mai. Heute kam zu mir der Arzt. Er heißt Werner, ist aber Russe. Ein bemerkenswerter Mensch. Skeptiker und Materialist, wie fast alle Mediziner, und zugleich ein ernstzunehmender Dichter, obwohl er in seinem Leben keine zwei Verse geschrieben hat. Werner ist klein, hager, schwach wie ein Kind. Ein Bein ist kürzer als das andere. Wie bei Byron. Erzählen Sie mir, was gibt es Neues? Sie möchten irgendwelche Einzelheiten über eine bestimmte Person wissen. Und ich ahne schon, wer das sein könnte, denn dort hat man bereits nach Ihnen gefragt. Ja, dann zur Sache. Was hat die Fürstin Ligowskaja über mich gesagt? Sind Sie sicher, dass es die Fürstin und nicht die Prinzessin gewesen ist? Ganz sicher. Warum? Weil sich die Prinzessin nach Gruschnitzki erkundigt hat. Gut kombiniert. Sie glaubt, dass der junge Mann im Soldatenmantel sich duelliert hat und deshalb degradiert worden sei. Ich hoffe, Sie haben sie in dem angenehmen Glauben gelassen. Versteht sich. Der Knoten ist geschürzt. Um seine Lösung in dieser Komödie werden wir uns bemühen. Das Schicksal sorgt dafür, dass mir nicht langweilig wird. Ich ahne, der arme Gruschnitzki wird ihr Opfer werden. Weiter, Doktor, weiter. Die Fürstin sagte, sie kämen ihr bekannt vor und ich nannte ihren Namen. Er war ihr geläufig. Die Fürstin erzählte von ihren Abenteuern, fügte dem Klatsch des Salons noch einiges hinzu. Das Töchterchen hörte aufmerksam zu. Danke, lieber Freund. Wenn Sie wünschen, stelle ich Sie vor. Erbarmen. Werden Helden vorgestellt? Sie machen sich bekannt, indem Sie die Angebetete vor dem sicheren Tode retten. Und Sie wollen wirklich der Prinzess den Hof machen? Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Endlich, Doktor, kann ich triumphieren. Sie verstehen mich nicht. Doch Sie müssen mir die Frau Mama und ihr Töchterlein beschreiben. Was sind das für Leute? Die Fürstin ist ungefähr 45 Jahre alt, hat die letzte Hälfte ihres Lebens in Moskau zugebracht und ist dort in aller Ruhe dick geworden. Ihre Schwäche sind schlüpfrige Anekdoten und wenn die Tochter nicht im Zimmer ist, gibt sie selbst Obszönitäten zum Besten. Sie lässt sich hier vom Rheumatismus kurieren, die Tochter von Gott weiß was. Ja, und die Fürstin bewundert ihre Tochter, weil sie Byron in englischer Sprache gelesen hat und sich in Algebra auskennt. Haben Sie heute jemanden bei den Damen gesehen? Es war ein Adjutant da und eine Dame. Eine Verwandte des Mannes der Fürstin, die gerade eingetroffen ist. Sehr schön. Aber ich glaube auch sehr krank. Sind Sie ihr nicht am Brunnen begegnet? Sie ist blond und schlank, hat ebenmäßige Gesichtszüge, die Gesichtsfarbe von Schwindsüchtigen und auf der rechten Wange ein schwarzes Muttermal. Ein Muttermal? Sie kennen sie. Nachdem er gegangen war, befiel trostlose Wehmut mein Herz. Ist sie es wirklich? Ist sie gekommen, weil sie wusste, sie würde mir hier begegnen? 16. Mai. Innerhalb von 2 Tagen sind meine Angelegenheiten prächtig gediehen. Die Prinzessin hasst mich entschieden. Sie findet es schrecklich sonderbar, dass ich mich nicht um ihre Bekanntschaft bemühe. Gestern traf ich sie mit ihrer Mutter in Tschelachows Geschäft. Sie handelten um einen wundervollen Perserteppich. Ich flehe Sie an, Mamachen. Sie haben ihn doch schon um die Hälfte heruntergehandelt. Es ist ein so schönes Stück. Was? 300 Rubel? Ich habe mich verhört. Mary, sagt er eben 300 Rubel? Voriges Jahr haben wir einen viel größeren und prächtigeren für 250 Rubel gekauft. Mamachen, was reden Sie da? Ich kaufe den Teppich. Sind 400 Rubel ausreichend? Mein Bursche holt ihn nachher ab. Ich wurde belohnt mit einem Blick entzückendster Wut. Mittags ließ ich extra mein tscherkessisches Pferd mit diesem Teppich behängt an ihrem Fenster vorüberführen. Werner war um diese Zeit bei ihnen und sagte mir, die Wirkung dieser Szene sei höchst dramatisch gewesen. Die Prinzessin will gegen mich mobil machen. Mai. Heute bin ich spät aufgestanden. Ich komme zum Brunnen, niemand da. So ging ich eine Weinstockallee hinunter, die zu einer Grotte führt. Im kühlen Schatten des Gewölbes sitzt eine Frau, in einen schwarzen Schal gehüllt, den Kopf auf die Brust gesenkt. Sie trägt einen Strohhut. Vera. Vera? Ich habe gewusst, dass Sie hier sind. Ich setzte mich zu ihr und ergriff ihre Hand. Sie blickte mich mit ihren ruhigen, hellblauen Augen an, aus denen Zweifel und so etwas wie Vorwurf sprachen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Lange. Und haben uns beide in vielem verändert. Ach, du liebst mich also nicht mehr? Ich habe geheiratet. Wieder einmal? Vor ein paar Jahren warst du auch verheiratet und trotzdem... Oder liebst du deinen zweiten Mann? Nun, er wird jung, schön und ganz sicher reich sein. Macht es dir Freude, mich zu quälen? Ich sollte dich hassen. Seitdem wir uns kennen, hast du mir nichts als Kummer bereitet. Vielleicht hast du mich gerade deshalb geliebt, dachte ich. Freuden vergisst man, Leid niemals. Ich umarmte sie und dann küssten wir uns, heiß und lange. Den Fürsten habe ich meinem Sohn zuliebe geheiratet. Das ist doch leicht zu verstehen. Wir sind hier, weil er seit Jahren an Rheumatismus leidet. Mehr musst du nicht wissen. Es ist jener lahme Alte, den ich auf dem Boulevard gesehen habe. Vera ist oft bei der Fürstin. Ich gebe ihr mein Wort, mich mit den Legowskis bekannt zu machen und mit der Prinzess zu flirten, um die Aufmerksamkeit von ihr abzulenken. Vera ist sehr krank. Ich glaube, sie hat die Schwindsucht. Sie verlangt von mir keine Treueschwüre und fragt nicht nach anderen Frauen. Sie vertraut sich mir aufs Neue mit der einstigen Sorglosigkeit an und ich werde sie nicht betrügen. Sie ist die einzige Frau, die ich nicht betrügen könnte. Endlich trennten wir uns. Ich sah ihr lange nach, bis ihr kleiner Hut hinter den Büschen verschwand. Mein Herz krampfte sich schmerzlich zusammen, wie nach dem ersten Abschied. Ach, wie freute ich mich über dieses Gefühl. Nach Hause zurückgekehrt, bestieg ich mein Pferd und ritt in die Steppe. Ich liebe es, auf einem feurigen Pferd durch das hohe Gras zu galoppieren, gegen den Wüstenwind. Es gibt keine Frau, deren Augen ich beim Anblick der gezackten Berge, beschienen von der Sonne des Südens, beim Anblick des blauen Himmels oder beim Rauschen des Baches, der von Klippe zu Klippe fällt, nicht vergessen würde. Ich ritt in eine Schlucht hinab, um mein Pferd zu tränken. Als eine geräuschvolle, glänzende Kavalkade erschien, an der Spitze ritt Gruschnitzki mit Prinzess Mary. Wollen Sie Ihr Leben lang im Kaukasus bleiben? Hätte ich je in Russland Gelegenheit gehabt, Sie kennenzulernen? Hier war dieser Mantel kein Hindernis. In diesem Augenblick versetzte ich meinem Pferd einen Schlag mit der Peitsche und ritt aus dem Gebüsch heraus. Ne Greniere, Madame, ich bin nicht gefährlicher als Ihr Begleiter. Sie wurde sehr verlegen. Gruschnitzki warf mir einen verärgerten Blick zu. 21. Mai. Es ist nahezu eine Woche vergangen, aber ich habe noch nicht die Bekanntschaft der Legowskis gemacht. Ich warte auf eine günstige Gelegenheit. Gruschnitzki folgt der Prinzess wie ein Schatten. Wann wird sie seiner überdrüssig werden? Die Mutter schenkt ihm keinerlei Beachtung, weil er als Bräutigam nicht in Frage kommt. Am Brunnen traf ich Vera. Wir tauchten gleichzeitig unsere Gläser ein. Du willst offenbar die Legowskis nicht kennenlernen und wir können uns nur dort sehen. Wahrscheinlich willst du mich gar nicht sehen. Ein Vorwurf, wie langweilig. Doch ich habe ihn verdient. Apropos, morgen ist Subskriptionsball und ich werde mit der Prinzessin eine Mazurka tanzen. »22. Mai. Der Ball wurde mit einer Polonaise eröffnet. Dann folgte ein Walzer. Die Sporen klirrten, die Rockschöße flogen und drehten sich im Kreise. Ich ging sofort zur Prinzess, denn nach den hiesigen Sitten ist es gestattet, auch unbekannte Damen aufzufordern.« »Gestatten Sie?« »Sehr gerne.« »Dabei sehen Sie mich so streng an.« Es kostete sie Mühe, ein triumphierendes Lächeln zu unterdrücken. Nachlässig legte sie die Hand auf meine Schulter, neigte ihren zierlichen Kopf beiseite. Was für eine biegsame Taille. Ich habe gehört, dass ich bei Ihnen von Anfang an in Ungnade gefallen bin. Und dass Sie mich dreist finden. Ist das wahr? Wollen Sie mich jetzt wieder in dieser Meinung bestätigen? Ach, ich wünschte sehr, Ihnen beweisen zu dürfen, wie sehr Sie sich in mir getäuscht haben. Das dürfte Ihnen ziemlich schwer fallen. Weshalb? Weil Sie nicht bei uns verkehren. und diese Bälle sich nicht so häufig wiederholen. Wie kommt es, dass wir uns noch nicht kennengelernt haben? Nun, ich... Sie sind schuld. Ein junger Mann, der so zurückgezogen lebt. Ich hoffe, dass die Luft meines Salons Sie von diesem Spleen heilen wird. Nun denn. Die Fürstin überhäufte mich mit Artigkeiten und später setzte ich mich neben die Prinzessin, die mich mit ihren samtenen Augen vertrauensselig anlächelte. Sie sind ein eigenartiger Mensch. Ich habe Ihre Bekanntschaft nicht gesucht, weil Sie von einer zu großen Verehrerschar umgeben sind und ich fürchtete, darin unterzugehen. Sie haben sich umsonst Sorgen gemacht. Sie sind alle höchst langweilig. Alle? Wirklich alle? Leider ja, alle. Auch mein Freund Kuzhnitzki? Er ist Ihr Freund? Dann gehört er selbstverständlich nicht zu den Langweiligen. Sondern zu den Unglücklichen. Machen Sie sich über ihn lustig? Wären Sie an seiner Stelle dann... Wieso? Ich bin selber einmal Junker gewesen. Und das war meine schönste Zeit. Ach, er ist Junker? Mai. Gegen 7 Uhr abends ging ich auf dem Boulevard spazieren. Kuzhnitzki erkannte mich von Weitem und kam auf mich zu. Du kennst die Frauen besser als ich. Die Frauen, wer kann sie verstehen? Zum Beispiel die Prinzessin. Gestern strahlten ihre Augen voller Leidenschaft, als sie mich sah, und heute sind sie ausdruckslos und kalt. Das wird die Wirkung des Brunnens sein. Du siehst in allem nur das Schlechte, du Materialist. Na dann, ändern wir die Materie. 9 gingen wir gemeinsam zur Fürstin. Vera betrat kurz nach uns das Empfangszimmer der Ligowskis. Darf ich Ihnen Vera Nikolajewa vorstellen, die Gattin meines Cousins? Grigori Alexandrowitsch Petschorin, ich bin erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich glaube, ich habe von Ihnen in Petersburg gehört. Ach ja? Was erzählt man sich denn da? Bitte gib dir Mühe, der Fürstin zu gefallen. Tu's für mich. Ich unterhielt die Abendgesellschaft aufs Beste. Die Fürstin brach mehrmals in Lachen aus. Die Prinzess musste sich sehr zusammennehmen, um nicht ebenfalls zu lachen. Aber sie wollte nicht aus der Rolle fallen. Sie findet, Schmachten steht ihr gut. Da hat sie vielleicht nicht Unrecht. Bitte, Liebling, sing uns was. Mach deine Mama glücklich. Alle haben sich schon ums Klavier versammelt. Alle bettelten, nur ich nicht. Ich ging ans Fenster, wo Vera auf mich wartete. Höre, ich will nicht, dass du meinen Mann kennenlernst. Aber du musst der Fürstin gefallen, weil wir uns nur hier sehen können. Nur hier? Ich will wenigstens meinen guten Ruf wahren, also quäle mich nicht. Ich habe dir nie widerstehen können. Ich bin selig, wenn ich deiner Stimme lausche, wenn ich dich sehe. Es gibt andere Seligkeiten. Sie scheinen sich nicht sehr für Musik zu interessieren. Stimmt, sie schläfert mich im Allgemeinen ein, besonders nach dem Essen. Ach ja, Sie haben wunderbar gesungen. Ihre Stimme klingt so silbern und so klar. Das schmeichelt mir. Umso mehr, als Sie mir überhaupt nicht zugehört haben. Mai. In all diesen Tagen bin ich kein einziges Mal von meinem System abgewichen. Die Prinzess findet allmählich Gefallen an meiner Unterhaltung. Ich habe ihr einige seltsame Begebenheiten aus meinem Leben erzählt und sie fängt an, in mir einen ungewöhnlichen Menschen zu sehen. Ich mache mich über alles auf der Welt lustig, besonders über Gefühle, und das erschreckt sie. Sie haben recht wenig Selbstbewusstsein. Weshalb glauben Sie, Kuzhnitzkis Gesellschaft gefiel mir besser als Ihre? Als guter Freund opfere ich mein Vergnügen seinem Glück. Und meines opfern Sie gleich mit. Ich sah sie aufmerksam an und machte ein ernstes Gesicht. Dann wechselte ich den ganzen Tag kein Wort mehr mit ihr. Kuzhnitzki ist ihr langweilig geworden. Sie hat 2-mal gegähnt, als er ihr etwas erzählen wollte. Ich werde noch 2 Tage nicht mit ihr sprechen. Ich frage mich oft, warum ich so beharrlich nach der Liebe eines jungen Mädchens trachte, das ich nicht verführen will und nie heiraten werde. Vera liebt mich mehr, als Mary mich je lieben wird. Es liegt ein grenzenloser Genuss im Besitz einer jungen, kaum erblühten Seele. Ich spüre in mir die unersättliche Gier, die alles verschlingt, was ihr in den Weg tritt. Ich betrachte die Leiden und die Freuden der anderen nur im Zusammenhang mit mir, wie eine Speise, die meine seelischen Kräfte erhält. Meinen Ehrgeiz haben die Verhältnisse erstickt. Er ist aber in anderer Gestalt wiedererstanden. Denn Ehrgeiz ist nichts anderes als Machtgier. Und mein erstes Vergnügen ist, meinem Willen alles zu unterwerfen, was mich umgibt. Für einen anderen Menschen Ursache zu leiden und Freude zu werden, ist das nicht die süßeste Speise für unseren Stolz? Was ist denn Glück? Gesättigter Stolz. Rate, was es zu feiern gibt. Keine Ahnung, und bitte hör auf, mich zu umarmen und zu küssen. Ich bin befördert worden. Endlich. Endlich Offizier. Und nun das Wichtigste. Kein Wort zur Prinzess. Es soll eine Überraschung werden. Was meinst du? Liebt sie dich? Mein Gott, Petschorin, was hast du für Begriffe? In so kurzer Zeit. Und selbst wenn sie mich liebte, eine anständige Frau sagt doch sowas nicht. Hüte dich, Kruschnitzki. Sie hält dich zum Besten. Du tust mir aufrichtig leid, Petschorin. Wirklich. Am Abend begab sich eine vielköpfige Gesellschaft zu Fuß zur Schlucht. Als wir den Berg hinunterstiegen, bot ich der Prinzessin den Arm und sie ließ ihn während des gesamten Spaziergangs nicht wieder los. Ich unterhielt sie mit boshaften Bemerkungen über unsere Bekannten. Sie sind ein gefährlicher Mensch. Lieber würde ich unter das Messer eines Mörders geraten, als ihn auf die Zunge. Bevor Sie schlecht über mich sprechen, können Sie mich auch gleich erstechen. Sehe ich vielleicht aus wie ein Mörder? Sie sind schlimmer. Ja, das ist mein Schicksal von klein auf. Ich war bereit, die ganze Welt zu umarmen. Niemand verstand mich und so begann ich zu hassen. Die liebenswerte, zarte Hälfte meiner Seele existiert nicht mehr. Ich habe sie abgeschnitten und weggeworfen. In diesem Moment begegnete ich ihrem Blick. Tränen standen in ihren Augen. Ihr Arm auf meinen gestützt zitterte, ihre Wangen glühten, ich tat ihr leid. Das Mitleid, ein Gefühl, dem die Frauen so leicht verfallen, hatte seine Krallen in ihr unerfahrenes Herz geschlagen. Während des gesamten Spaziergangs war sie zerstreut, kokettierte mit niemandem. Das will etwas heißen. Haben Sie schon einmal geliebt? Sie sah mich aufmerksam an, schüttelte den Kopf und verfiel wieder in Nachdenken. Sie wollte etwas sagen. Aber wie? Was war zu tun? Ein Musselinärmel ist ein schwacher Schutz und ein elektrischer Funke sprang von meinem Arm auf ihren über. Nicht wahr? Ich war heute sehr liebenswürdig. Wir trennten uns. Sie ist unzufrieden mit sich, bezichtigt sich der Kälte. Oho, das ist der erste wichtigste Triumph. Morgen wird sie mich belohnen wollen. Ich kenne das alles schon auswendig. Das ist ja das Langweilige. Juni. Heute habe ich Vera gesehen. Sie hat mich halb tot gequält mit ihrer Eifersucht. Der Prinzessin ist anscheinend eingefallen, ihr die Geheimnisse ihres Herzens anzuvertrauen. Ich muss gestehen, eine glückliche Wahl. Sag mir doch lieber gleich, dass du sie liebst. Aber wenn ich sie nicht liebe. Hör auf! Hör auf! Ich kenne dich. Ich liebe sie nicht. Wenn du willst, dass ich dir glaube, dann komm in einer Woche nach Kislovodsk. Übermorgen fahren wir dorthin. Wir werden in das große Haus an der Quelle ziehen. Nimm die Wohnung direkt nebenan. Wirst du kommen? Ich versprach es und noch am selben Tag ließ ich das Haus mieten. Dann spazierte ich bei den Ligowskis vorbei und bat Prinzessin Mary um die Masurka für den morgigen Abend. Ich dachte, sie tanzen nur, wenn es notwendig ist. Wie letztes Mal. Sie werden angenehm überrascht sein. Wirklich? Das ist ein Geheimnis. Es hat mit Gruschnitzki zu tun. Ach, der... Eine halbe Stunde vor dem Ball erschien bei mir Gruschnitzki im vollen Glanz seiner Uniform. Selbstgefälligkeit und zugleich eine gewisse Unsicherheit spiegelten sich auf seinem Gesicht. Man erzählt, du hättest dieser Tage meiner Prinzessin schrecklich die Kur gemacht. Sag mal, sitzt die Uniform gut? Oh, der verdammte Jude, sie kneift unter den Achseln. Hast du nicht irgendein Parfum? Her damit, na mach schon. Er schüttete sich den halben Flakon hinter die Halsbinde, ins Taschentuch und auf den Ärmel. Ich glaube, ich werde heute Abend mit der Prinzessin die Mazurka eröffnen müssen. Mein Gott, ich kenne kaum eine Figur. Hast du sie denn schon gefragt? Noch nicht, wieso? Nicht, dass dir noch einer zuvorkommt. Wie recht du hast. Ich muss los. Ich fange sie noch vor dem Ballsaal ab. Dann machte auch ich mich auf den Weg. Ich ging langsam. Ist es denn meine einzige Bestimmung auf Erden, fremde Hoffnungen zu zerstören? Seit ich lebe und handle, hat mir das Schicksal immer die Lösung fremder Dramen übertragen. So als könne niemand ohne mich sterben oder verzweifeln. Als ich den Saal betrat, mischte ich mich in die Menge und machte meine Beobachtungen. Sie quälen mich. Prinzessin, Sie haben sich sehr verändert, seit ich Sie das letzte Mal gesehen habe. Sie haben sich ebenfalls verändert. Ich? Niemals. Wer Ihr göttliches Bild einmal im Herzen trägt... So, hören Sie schon auf damit. Wieso wollen Sie mir nicht mehr zuhören? Weil mich Wiederholungen langweilen. Ich habe mir eingebildet, mit meiner Beförderung hätte ich mir auch Ihre Aufmerksamkeit verdient. Der Mantel stand Ihnen viel besser. Ich bin da nicht Ihrer Meinung. Mit dieser Uniform sieht er noch jugendlicher aus. Gruschnitzki ertrug diesen Schlag nicht. Wie alle kleinen Jungen möchte er, dass die Spuren der Leidenschaft in seinem Gesicht den Abdruck der Jahre ersetzen. Er warf mir einen wütenden Blick zu, stampfte mit dem Fuß auf und stürzte davon. Geben Sie zu, er war schon immer lächerlich. Nur Ihnen erschien er interessant. Ach was? Ja, der graue Soldatenmantel. Gruschnitzki verfolgte die Prinzessin den ganzen Abend. Er seufzte, flehte sie an, machte ihr Vorwürfe. Er ging ihr auf die Nerven. Nach der dritten Quadrille hasste sie ihn bereits. Du hast gewonnen. Aber noch nicht ganz. Später brachte ich die Prinzessin zur Kutsche. Es war dunkel, niemand konnte es sehen und ich drückte schnell ihr kleines Händchen an meine Lippen. Dann kehrte ich in den Saal zurück, sehr zufrieden mit mir. Als ich eintrat, verstummten alle, die um Gruschnitzki herumstanden. Offensichtlich hatten sie von mir gesprochen. 7. Juni. Um 11 Uhr morgens ging ich am Haus der Fürstin vorbei. Die Prinzessin saß nachdenklich am Fenster. Als sie mich sah, sprang sie auf. Ich betrat das Zimmer. Sie stand am Fortepiano mit einer Hand auf die Lehne des Sessels gestützt. Die Hand zitterte. Sind Sie mir böse? Ich bin Ihnen nicht böse. Ich bin verwirrt. Was ist los mit Ihnen? Sie achten mich nicht. Lassen Sie mich allein. Vergebung? Ich habe gehandelt wie ein Wahnsinniger. Es wird nie wieder vorkommen. Ich hatte mich einfach nicht unter Kontrolle. Vergebung noch einmal und leben Sie wohl. Im Weggehen hörte ich sie weinen. Umso besser. Ich lief ziellos den ganzen Tag herum und warf mich am Abend erschöpft aufs Bett. Stimmt es, dass Sie Prinzessin Ligowskaja heiraten werden? Was soll das? Die ganze Stadt spricht davon. Alle meine Patienten beschäftigen sich mit dieser Neuigkeit. Also, um Ihnen zu beweisen, dass an alledem nichts dran ist, verrate ich Ihnen, dass ich morgen nach Kislovodsk umziehe. Sie heiraten also nicht? Doktor, Doktor. Sieht so ein Bräutigam aus? Das sage ich nicht. Aber wissen Sie, es gibt Fälle, in denen ein Edelmann verpflichtet ist, zu heiraten. Seien Sie vorsichtiger. Das ist mein Rat. Gruschnitzki wird mir diese Gemeinheit büßen. Zehnter Juni. 3 Tage bin ich nun schon in Kislovodsk. Jeden Morgen sehe ich Vera am Brunnen und beim Spazierengehen. Die Bergluft tut ihr gut, sie ist richtig aufgeblüht. Dafür lärmt Gruschnitzki mit seiner Bande im Wirtshaus und grüßt mich nicht mehr. Er ist gestern angekommen. 11. Juni. Sie sind da. Ich saß am Fenster, als ich das Rasseln der Kutsche hörte. Mein Herz begann wie wild zu klopfen. Bin ich etwa doch verliebt? Die alte Fürstin sieht mich zärtlich an und weicht keinen Schritt von ihrer Tochter. Das ist schlecht. Dafür ist Vera auf die Prinzessin eifersüchtig und das ist gut. 12. Juni. Der heutige Abend war sehr ereignisreich. 3 Werst von Kislowodsk entfernt gibt es in der Podkomok-Schlucht einen Felsen, der einem Tor gleicht, durch das die untergehende Sonne ihren letzten flammenden Blick auf die Erde wirft. Eine vielköpfige Kavalkade begab sich dorthin. Ich ritt neben der Prinzessin. Auf dem Rückweg mussten wir den Fluss überqueren. Ich nahm ihr Pferd am Zügel und führte es langsam schräg gegen die Strömung. Mir ist schlecht. Mir wird so schwindelig. Schauen Sie nach oben. Keine Angst, ich bin bei Ihnen. Bitte lassen Sie mich los. Nein, lassen Sie mich nicht los. Was machen Sie mit mir? Sie wollte sich aus meinem Arm befreien. Doch ich umfasste ihre zarte, biegsame Taille noch fester. Ich bitte Sie. Ich achtete nicht weiter auf ihr Zittern und ihre Bestürzung, und meine Lippen berührten ihre zarte Wange. Sie zuckte zusammen, sagte aber nichts. Als wir das Ufer erreichten, setzten sich alle in Trab. Die Prinzessin zügelte ihr Pferd, ich blieb neben ihr. Mein Schweigen beunruhigte sie sichtlich, aber ich hatte mir geschworen, kein Wort zu sagen, aus Neugierde. Ich wollte sehen, wie sie sich aus dieser schwierigen Lage herauswinden würde. Entweder Sie verachten mich oder Sie lieben mich sehr. Vielleicht wollen Sie einfach Ihren Spott mit mir treiben. Das wäre so unvorstellbar. So gemein. Oh nein, nicht wahr? Sie achten mich. Sie schweigen? Wollen Sie vielleicht, dass ich Ihnen als Erste sage, dass ich Sie liebe? Wollen Sie das? Wozu? Ich zuckte mit den Schultern und sie gab ihrem Pferd die Sporen und sprengte die schmale, gefährliche Straße entlang. Die Nacht wird sie schlaflos und weinend verbringen. Dieser Gedanke bereitet mir unermesslichen Genuss. Es gibt Augenblicke, in denen ich den Vampir verstehe. Ich war erregt und galoppierte in die Berge, um die Gedanken auszutreiben, die in meinem Kopf durcheinander gingen. Der taufrische Abend atmete eine berauschende Kühle. An einem Wasserfall tränkte ich das Pferd, atmete gierig die frische Luft der südlichen Nacht ein und ritt dann zurück. Aus einem der Vorstadthäuser hörte ich ein wildes Stimmengewirr. Es klang nach einem Militärgelage und ich stieg vom Pferd und stahl mich ans Fenster. Wir müssen diesem Petersburger Grünschnabel eine Lektion erteilen. Was nimmt er sich heraus, dieses anmaßende Lächeln, diese Arroganz? Dabei bin ich sicher, dass er ein Feigling ist. Genau das ist er. Er hätte mich schon oft fordern müssen, so wie ich ihm begegnet bin. Stellen wir doch seine Tapferkeit auf die Probe. Groschnitzky fordert ihn zum Duell und jetzt kommt der Haken. Wir werden die Pistolen nicht mit Kugeln laden. Ich übernehme die Verantwortung, dass Petschorin es mit der Angst zu tun kriegt. Einverstanden. Und du, Groschnitzky? Einverstanden. Diese Schufte. Ich schlief die ganze Nacht nicht. Gegen Morgen war ich gelb wie eine Pomeranze. Am Brunnen begegnete ich der Prinzessin. Ich bitte Sie, erklären Sie sich. Ich kann Ihnen alles vergeben. Wirklich? Alles? Alles. Nur sagen Sie die Wahrheit. Vielleicht denken Sie, meine Familie sei dagegen. Oder ist es Ihre eigene Lage? Sie müssen wissen, dass ich alles opfern kann für den, den ich liebe. Ich werde Ihnen die ganze Wahrheit sagen. Ich werde meine Handlungen weder rechtfertigen noch erklären. Ich liebe Sie nicht. Juni. Bisweilen verachte ich mich selbst. Verachte ich nicht deshalb auch die anderen? Edler Gefühlsregungen bin ich nicht mehr fähig. Ein anderer hätte der Prinzess Son Coeur sa Fortune zu Füßen gelegt. Doch über mich besitzt das Wort heiraten dämonische Gewalt. So leidenschaftlich ich eine Frau auch liebe, lässt sie mich spüren, dass ich sie heiraten soll. Liebe, lebe wohl. Was erwarte ich von der Zukunft? Genau genommen nichts. Es ist eine angeborene Angst, eine unerklärliche Ahnung. 15. Juni. Heute nach dem Essen ging ich an Veras Fenster vorbei. Sie saß allein auf dem Balkon und warf mir einen Zettel vor die Füße. Komm heute Abend zu mir. Mein Mann ist nach Pjatigorsk gefahren und kommt erst morgen früh zurück. Meine Dienstboten und Zofen werden außer Haus sein. Ich habe an alle Billets für das Varieté verteilt. Ich warte auf dich. Komm unbedingt. Endlich läuft es so, wie ich will. Gegen 10 Uhr ging ich in die Nacht. Plötzlich schien mir, als folge mir jemand. Ich blieb stehen und schaute mich um. Niemand da. Ich schlich mich zur Freitreppe und lief hastig die Stufen hinauf. Hat dich jemand gesehen? Niemand. Glaubst du jetzt, dass ich dich liebe? Ich habe so lange mit mir gekämpft, mich gequält. Aber du machst mit mir, was du willst. Du wirst Mary also nicht heiraten? Du liebst sie nicht? Gut, gut. Ach, die Ärmste. Sie ist bis zum Wahnsinn in dich verliebt. Gegen 2 Uhr nachts öffnete ich ein Fenster und ließ mich an 2 zusammengeknüpften Schals vom oberen Balkon auf den unteren hinab, wobei ich mich an einem Pfosten festhielt. Im Zimmer der Prinzessin brannte noch Licht. Mary saß auf ihrem Bett, die Hände über den Knien gefaltet, regungslos, den Kopf auf die Brust gesenkt. In diesem Augenblick bewegte sich etwas im Gebüsch. Ich sprang vom Balkon auf den Rasen. Stehen bleiben! Schnell! Los! Juni. Heute Morgen war am Brunnen von nichts anderem die Rede als vom nächtlichen Überfall der Tscherkessen. Auf der Lindenallee begegnete ich Veras Mann, der gerade aus Pjatigorsk zurückgekehrt war. Er fasste mich unter und wir gingen zum Essen in die Restauration. Er war schrecklich besorgt um seine Frau. Wir setzten uns nahe der Tür, die in ein Eckzimmer führte, in dem etwa 10 junge Leute saßen. Unter ihnen auch Groschnitzki. Ich werde euch die ganze Wahrheit erzählen. Also, es war so. Gestern erzählte mir ein Bekannter, er habe gegen 10 Uhr gesehen, wie sich jemand ins Haus der Ligowskis geschlichen habe. Ich erschrak ziemlich. Aber Veras Mann war nur mit seinem Essen beschäftigt und Groschnitzki von Eifersucht verblendet, sodass beiden die wahren Zusammenhänge verborgen blieben. Schließlich sehen wir, wie sich jemand den Balkon herunterlässt. Und was sagt ihr zur Prinzessin? Was? Ich muss schon sagen, diese Moskauer Fräulein. Wem kann man nach alledem noch glauben? Ich werde euch den Namen dieses Herrn nennen. Zum Beweis, dass ich die Wahrheit sage. Wer war es? Petschorin. In diesem Moment hob er die Augen. Ich stand in der Tür. Ich fordere Sie auf, Ihre Worte umgehend zu widerrufen. Denken Sie gut nach. Wenn Sie bei Ihrer Meinung bleiben, riskieren Sie Ihr Leben. Was ich sage, das denke ich auch und bin bereit, es zu wiederholen. Ich fürchte Ihre Drohungen nicht. Ich werde die Ehre haben, Ihnen heute meinen Sekundanten zu schicken. Draußen wartete Veras Mann auf mich. Er schüttelte begeistert meine Hand. Er hat die beste Meinung von mir. Ich ging geradewegs zu Werner und erzählte ihm alles. Von Vera, von der Prinzess und der Absicht dieser Herren, uns aus blind geladenen Pistolen aufeinander schießen zu lassen. Der Doktor war bereit, mein Sekundant zu sein. Es ist in der Tat eine Verschwörung gegen Sie im Gange. Mein Verdacht ist der. Die Sekundanten haben ihren Plan abgeändert. Sie wollen Groschnitzkis Pistole laden. Sie finden in Zeiten des Krieges, besonders eines asiatischen Krieges, sind Listen erlaubt. Sollten wir Ihnen nicht zeigen, dass wir es erraten haben? Um nichts in der Welt, Doktor. Nur ruhig, ich lasse mich nicht hintergehen. Was wollen Sie tun? Das ist mein Geheimnis. 2 Uhr nachts. Ich kann nicht einschlafen. Dabei müsste ich einschlafen, damit mir morgen die Hand nicht zittert. Sterben? Das wäre kein großer Verlust für die Welt. Ich lasse meine Vergangenheit an mir vorüberziehen und frage mich, wozu habe ich gelebt? Zu welchem Zweck bin ich geboren worden? Ich habe meine Bestimmung nicht erraten, nichts Großes geleistet, niemandem Glück gebracht. Und trotzdem lebt man. Aus Neugier. Man erwartet etwas Neues. Es ist lächerlich und ärgerlich. Es sind nun schon anderthalb Monate, seit ich in der Festung N bin. Maxim Maximitsch ist auf die Jagd gegangen, ich bin allein und überfliege die letzte Seite. Lächerlich. Ich dachte, ich würde sterben. Das war unmöglich. Wie klar und scharf sich aber das Vergangene in mein Gedächtnis eingeschnitten hat. Guten Morgen, lieber Doktor, Sie sehen so bekümmert aus. Ich sehe nicht nur so aus. Ich bin es. Wir banden unsere Pferde an und stiegen über den schmalen Pfad zum Plateau hinauf, wo Gruschnitzki mit dem Dragonerhauptmann und einem anderen Sekundanten schon warteten. Sagen Sie ihnen, dass wir ihre Absichten kennen. Die werden Sie abschießen wie einen Vogel. Nehmen Sie Aufstellung, meine Herren. Bitte messen Sie 6 Schritt ab. Sehen Sie dort oben auf dem Gipfel das schmale Plateau? Jeder von uns stellt sich an den Rand des Abgrunds. Auf diese Weise wird auch jede noch so leichte Verwundung tödlich sein. Wer verwundet wird, stürzt unweigerlich ab und zerschellt. Der Tod lässt sich dann leicht durch einen unvorsichtigen Tritt erklären. Wir werden das loswerfen, wer als erster schießt. Das sind meine Bedingungen. Meinetwegen. In Ordnung. Gruschnitzki nickte, aber sein Gesicht veränderte sich jeden Augenblick. Ich hatte ihn in eine schwierige Lage gebracht. Er musste in die Luft schießen oder zum Mörder werden oder seinen gemeinen Plan aufgeben. Er führte den Hauptmann beiseite und redete heftig auf ihn ein. Werfen Sie das los, Doktor. Gut. Zahl. Adler. Sie haben Glück. Sie werden als Erster schießen. Denken Sie daran, wenn Sie mich nicht töten, ich werde nicht daneben schießen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Schon gut. Für einen Augenblick schien mir, als wollte er mir zu Füßen stürzen und um Vergebung flehen. Um Himmels Willen, er lädt schon. Sagen Sie endlich etwas! Um nichts in der Welt, Doktor. Ich stellte mich an den Rand des Plateaus, den linken Fuß gegen einen Stein gestemmt und ein wenig vornübergebeugt. Meine Herren! Ich kann nicht. Feigling, nun schieß schon! Die Kugel schrammte mein Knie. Ich machte unwillkürlich einige Schritte nach vorn. Nun, Freund Kruschnitzki, jetzt bist du an der Reihe. Stell dich auf. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Was gibt es da zu lachen? Bei mir hört sich Weinen wie Lachen an. Nun, dann haben Sie jetzt allen Grund zum Lachen. Herr Kruschnitzki, ich rate Ihnen, zu Gott zu beten vor dem Tode. Schießen Sie schon. Und Sie widerrufen Ihre Verleumdung nicht? Denken Sie gut nach. Sagt Ihnen Ihr Gewissen nicht etwas? Herr Petschurin, Sie stehen hier nicht als Beichtvater. Doktor, kommen Sie einmal her. Diese Herren haben vermutlich in der Eile vergessen, meine Pistole zu laden. Aha. Bitte laden Sie sie neu. Das kann nicht sein. Vielleicht ist die Kugel herausgefallen. Das ist nicht meine Schuld. Lass das. Du weißt doch selber, dass er recht hat. Du Dummkopf. Lass mich in Ruhe. Dann krepier doch wie eine Fliege. Kruschnitzki, noch ist es Zeit. Widerrufe deine Verleumdung und ich vergebe dir. Wir waren einmal Freunde. Schießen Sie. Schießen Sie schon. Ich verachte mich, aber Sie hasse ich. Wenn Sie mich nicht töten, werde ich Sie nachts hinter einer Hausecke niederstechen. Für uns beide ist auf dieser Erde kein Platz. Als sich der Rauch verzogen hatte, war Gruschnitzki nicht mehr auf dem Plateau. Finita la commedia. Als ich den Pfad hinabstieg, sah ich zwischen den Felsspalten den blutüberströmten Leichnam Gruschnitzkis. Ich ritt los. Kurz bevor ich die Siedlung erreichte, bog ich rechts in eine Schlucht ein. Ich wollte allein sein. Ich ließ die Zügel hängen und ritt, den Kopf auf die Brust gesenkt, bis ich mich in einer unbekannten Gegend wiederfand. Ich wendete das Pferd, suchte nach einer Straße und kam schließlich völlig erschöpft nach Hause. Dort übergab mir mein Lakai 2 Briefe, der eine von Werner, der andere von Vera. Alles ist bestens arrangiert, Beweise gegen sie liegen nicht vor, so dass sie ruhig schlafen können. Wenn sie können. Ich schreibe dir in der untrüglichen Gewissheit, dass wir uns nie wiedersehen werden. Du weißt, dass ich nie einen anderen lieben werde. Wie ein Wahnsinniger stürzte ich auf die Freitreppe hinaus, sprang auf meinen Tscherkessen, der gerade über den Hof geführt wurde, und sprengte im wilden Galopp über die Straße nach Pjatigorsk. Meine Seele hat auf dich all ihre Schätze, Träume, Hoffnungen und Tränen verschwendet. Erbarmungslos trieb ich das erschöpfte Pferd an, das mich schnaubend und schaumbedeckt über die steinige Straße trug. Der Gedanke, ich könnte sie in Pjatigorsk nicht antreffen, schlug mir wie ein Hammer aufs Herz. Eine Minute, nur eine Minute sie sehen, Abschied nehmen, ihre Hand drücken. Heute Morgen kam ein Mann zu mir und erzählte mir von deinem Streit mit Gruschnitzki. Ich wäre beinahe in Ohnmacht gefallen bei dem Gedanken, dass du dich heute duellieren musst und dass der Grund dafür ich bin. Aber nicht wahr? Du bist am Leben. Unmöglich, dass du ohne mich stirbst. Ich betete, ich verfluchte, ich weinte, ich lachte. Angesichts der Möglichkeit, sie auf ewig zu verlieren, war Vera für mich das Teuerste auf der Welt geworden. Teurer als Leben, Ehre, Glück. Du bist am Leben, das spüre ich. Nicht wahr, du liebst Mary nicht. Du wirst sie nicht heiraten, das musst du mir versprechen. Deinetwegen habe ich alles auf der Welt verloren. Noch 5 Vers bis Jesentuki, einer Kosakenstation, wo ich das Pferd hätte wechseln können. Alles wäre zu retten gewesen, wenn mein Pferd noch für 10 Minuten Kraft gehabt hätte. Es schlägt zu Boden, ich springe ab, zerre am Zügel. Vergeblich. Einige Minuten später war es verendet. Ich stand allein in der Steppe. Ich versuchte, zu Fuß zu gehen. Mir versagten die Beine. Ich fiel ins nasse Gras und weinte wie ein Kind. Ich dachte, meine Brust müsste zerspringen. Aber der Tau und der Bergwind kühlten meinen glühenden Kopf. Und ich begriff, wie nutzlos und unvernünftig, wie sinnlos es ist, verlorenem Glück nachzujagen. Alles hat sein Gutes. Es ist angenehm zu wissen, dass ich weinen kann. Weinen ist gesund. Ich lief zurück, 15 Werst weit, kam in Kislovodsk um 5 Uhr morgens an und schlief den Schlaf Napoleons nach Waterloo. Als ich erwachte, war es draußen schon dunkel. Ich komme von einem kranken Besuch von der Fürstin Ligowskaja. Ihre Tochter ist krank. Werner gibt mir zum ersten Mal nicht die Hand. Aber ich komme nicht deshalb. Die Behörden ahnen etwas. Ich bin gekommen, sie zu warnen. Leben Sie wohl. Vielleicht werden wir uns nicht wiedersehen. Man wird sie irgendwohin verbannen. Na, wenn schon. Bereits am nächsten Morgen erhielt ich den Befehl, mich auf die Festung N zu begeben. Ich ging zur Fürstin, um mich zu verabschieden. Wie froh bin ich, dass Sie gesund vor mir stehen. Ich nehme an, Sie haben mir etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich wollte mich verabschieden. Ich habe Befehl, mich nach der Festung N zu begeben. Ich gebe zu, Ihr Verhalten ist recht zweifelhaft. Aber Sie haben für meine Tochter Ihr Leben riskiert. Gruschnitzki ist tot. Gott vergib ihm. Und Ihnen ebenfalls. Nun, was ist noch zu sagen? Sie sind vermögend, ich bin reich, sie ist mein einziges Kind. Und was hält Sie zurück? Fürstin, es ist mir unmöglich, Ihnen zu antworten. Erlauben Sie mir, mit Ihrer Tochter unter 4 Augen zu sprechen. Mary trat ein. Wie hatte sie sich verändert? Als sie in die Zimmermitte gelangt war, taumelte sie. Ich sprang auf, bot ihr meinen Arm und führte sie zum Sessel. Wir schwiegen lange. Ihre großen Augen suchten in meinen so etwas wie Hoffnung. Ihre zarten Hände waren so mager und durchsichtig, dass sie mir leid tat, Prinzessin. Sie wissen, dass ich meinen Spott mit Ihnen getrieben habe. Sie müssen mich verachten. Folglich können Sie mich nicht lieben. Oh mein Gott! Sie wandte sich ab, stützte den Ellenbogen auf den Tisch, bedeckte die Augen mit der Hand. Mir schien, es blitzten Tränen darin. Es wurde unerträglich, noch einen Augenblick und ich wäre ihr zu Füßen gefallen. Also, Sie sehen selbst, dass ich Sie nicht heiraten kann. Ich spiele in Ihren Augen die erbärmlichste und widerwärtigste Rolle, nicht wahr? Dass Sie mich, selbst wenn Sie mich geliebt haben, von diesem Augenblick an verachten müssen. Mein Gott, war sie jetzt schön. Ihre Augen blitzten. Ihr Gesicht war bleich wie Marmor. Ich hasse Sie. Ich hasse Sie. Hier in dieser langweiligen, einsamen Festung, mit einem alten Stabshauptmann als einzige Unterhaltung, frage ich mich oft, wenn ich das Vergangene in Gedanken überfliege, weshalb wollte ich diesen Weg nicht beschreiten, den mir das Schicksal eröffnet hatte? Nein, ich hätte mich mit diesem Geschick nie abgefunden. Ich bin wie ein Matrose an Deck eines Piratenschiffs. Seine Seele ist mit Stürmen und Schlachten verwachsen, und ans Ufer geworfen langweilt er sich. Er geht den lieben langen Tag durch den Ufersand, lauscht dem einförmigen Murren der anrollenden Wellen, blickt in die nebelige Ferne, blinkt dort nicht auf der bleichen Linie, die das dunkelblaue Meer von den grauen Wolken trennt, das ersehnte Segel, das anfangs der Schwinge einer Seemöwe gleicht, sich aber allmählich über die Schaumkronen der Wellen erhebt und in gleichmäßiger Fahrt dem leeren Hafen nähert. Ein Held unserer Zeit, nach dem gleichnamigen Roman von Michail Lermontow. Aus dem Russischen von Peter Urban. Hörspielbearbeitung Elisabeth Panknin. Es sprachen Autor Martin Engler, Grigori Alexandrowitsch Petschorin, Michael Rotschopf, Stabshauptmann Gunther Schoß, Gruschnitzki Ingo Hülsmann, Prinzessin Mary Caroline Junghans, Fürstin Donata Höffer, Vera Linda Olsanski, Bela Jeanette Spasova, Dr. Werner Hans Diehl, Kasbitsch Maxim Kowalewski, Asamat Marc Schmal und Irina Potapenko, Aljek Koftun, Michael Lucke, Peter Danzeisen. Ton und Technik Helmut Becker und Julia Kümmel, Aufnahmeleitung Christoph Müller, Musik Andreas Bick, Regie Oliver Sturm. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk und dem Deutschlandfunk 2008.